Funk. Rock etc. Groß, blond, zwischen cool und schüchtern. My name is Mackenzie Scott, but I play music as Torres. I am not a righteous woman. I play the guitar and I write songs and I sing and I have touring bandmates and we put on a rock show. I'm from Georgia in the United States, but I live in New York. I used to live in Tennessee, in Nashville. Aber keine Country-Music, dafür Indie-Rock, Grunge, Singer-Songwriter, Elektronik, irgendwo zwischen PJ Harvey, Sharon Van Etten und St. Vincent. Kathartische Wege ins Unbewusste. I think I'm always just trying to get to know myself a little bit better. Die US-Musikerin Mackenzie Scott alias Torres. So much of writing anything, not just songwriting, is about observing oneself. Eine Sendung von Anja Buchmann. Spring to them. freedom to run from everyone. There's freedom to, and freedom from, and freedom to run from everyone. Well, what I did is what is done. The Baptist in me chose to run. But if there's still time to choose the sun, I'll choose the sun, I'll choose the sun. I'll run it back, I'll choose the sun, and I'll run it back to everyone. If there's still time, I'll choose the sun, and I'll run it back to everyone. Oktober 2017 im Kölner Club Gebäude 9. Soundcheck von Torres vor ihrem abendlichen Auftritt. Es gibt technische Probleme, die Band ist bereits eine Stunde im Verzug. Endlich kommt Mackenzie Scott zum Interview in den Vorraum. Hello, how's this level? Check, check, check. Hello, hello, Cologne. Da sitzt sie an einem kleinen Tisch in der Bar vom Gebäude 9, 26 Jahre alt, schulterlange blonde Haare, die sie sich hinter die Ohren streicht, freundlich distanziert. Mackenzie Scott alias Torres. Warum eigentlich der spanische Künstlername? Es war der Vorname meines Großvaters. Er war mexikanisch und spanisch, aber ich bin das nicht. Wir sind nicht biologisch verwandt. Ich wurde adoptiert. Adoptiert und aufgewachsen im kleinen Städtchen Macon, Georgia, in einer Baptistenfamilie. Eine liebevolle, aber strenge Kindheit, geprägt von Messebesuchen und vielen Stunden in der kirchlichen Jugendgruppe. Sie beginnt früh, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben, lernt Klavier und Querflöte und hört viel Musik. Meine erste CD war eine Enya-CD. Ich glaube, es war Only Time. Meine Mutter hat mir diese CD gegeben. Das muss der erste Song gewesen sein, den ich wirklich geliebt habe. Ich war 7 oder 8 Jahre alt. Und schon früh zeigt sich ein Hang zur Performance, wenn auch zunächst im kleinen privaten Rahmen. Ich bin in meinem Schlafzimmer aufgetreten, vor dem Spiegel, nur für mich. Ich habe mir vorgestellt, Schauspielerin zu sein, Filme zu machen, alles, was mit Entertainment zu tun hat. Als ich richtig jung war, habe ich Britney Spears Platten gehört, habe so getan, als sei ich sie. Ich war ein Popstar in meinem Schlafzimmer. Writing to you from 1991. Moon and Back aus Torres Debütalbum, veröffentlicht im Jahr 2013. Ein Song aus der Perspektive ihrer biologischen Mutter, die sie früh zur Adoption freigegeben hat, und zwar an ihre Bibellehrerin, in deren Familie Mackenzie Scott dann aufwuchs. Irgendwann hat sie von ihrer Adoptivmutter ein Tagebuch ihrer leiblichen Mutter bekommen, in der diese von der Situation erzählt, ihr Kind weggeben zu müssen. Daraus entstanden das Stück Moon and Back. Zunächst aber hat Mackenzie Scott ausschließlich Texte geschrieben und sich parallel immer mehr für Musik interessiert. Nach der Enya-CD und der Britney Spears-Phase war das vor allem Musiktheater. In musical theater, I got obsessed with in middle school. In der Schulzeit habe ich mich total für Musicals begeistert. Besonders Phantom of the Opera hatte es mir angetan. Ich habe die Musik gehört, den Film und die Bühnenversion gesehen. Für mich war es die schönste Musik überhaupt, damals. Und irgendwann war es mir nicht genug, sie nur zu hören. Also habe ich begonnen, bei Vorspielen mitzumachen, um selbst zu spielen. Ich musste selbst singen und vor Menschen auftreten. Musicals, prägende musikalische Wurzeln, die Mackenzie Scott immer wieder in ihren Interviews anführt. Außenstehende würden anhand ihrer aktuellen Musik nicht vermuten, dass dieses Genre für die Musikerin eine große Rolle spielte. It's funny because I think there are, but other people don't necessarily say that they hear that influence. Es ist lustig. Ich denke, es gibt Einflüsse, aber andere Menschen hören das nicht. Zum einen ist meine Gesangsstimme schon mal recht opernhaft. Und ich mag den Performance-Aspekt aus dem Musiktheater. Ich nehme das auch in meine Auftritte mit rein, die ausladenden Gesten mit meinem Körper. Ich mag es, mich zu bewegen und ein bisschen zu tanzen. Da ist viel Spiel dabei. The large gestures, you know, with my body, and I like to move and dance a little bit within the performance, which is there's a lot of acting involved. Camped out in your sinking. I saw you cherry picking ashes. You should have told me. But there was no mention of a slanted kitchen. I just took my vision to see it all better. Eine Akustikgitarre besaß Mackenzie Scott schon in jungen Jahren, aber erst als Jugendliche hat sie sich näher mit dem Instrument beschäftigt. Die E-Gitarre kam später hinzu, als sie ihr Songwriting-Studium an der Belmont University in Nashville begann. There was a bit of healthy competition amongst particularly my male peers. They were playing electric guitar and es gab eine Art gesunden Wettbewerb mit meinen männlichen Kollegen, die E-Gitarre spielten. Also habe ich auch damit angefangen, sodass ich den gleichen Raum besetzen konnte wie sie. In der Stadt Nashville, wo es eine durchaus konkurrierende Musikszene gab. Aber davor, ich habe in der Highschool mit akustischer Gitarre begonnen. Ich wollte einfach das Songwriting ausprobieren und die Gitarre sollte ein Vehikel für meine Songs und meinen Gesang sein. Ich hatte keine Lust, Songs auf dem Klavier zu schreiben und mit dem Klavier zu präsentieren. Ich wollte sie auf der Gitarre schreiben und zur Gitarre singen. I wasn't really inclined to write songs on the piano and, you know, sing to them. I wanted to play the guitar and sing to that instead. Ihre Songs, die Torres zum Ende ihrer Unizeit auf ihrem Debüt veröffentlichte, bewegten sich noch deutlich in akustischen musikalischen Bahnen, irgendwo zwischen Singer-Songwriter, Fingerpicking und verzerrten Indie-Rock-Gitarren mit gelegentlichen geräuschhaften Ausbrüchen. Zudem eine sehr persönliche Platte, auf der die Musikerin ihr durchgeschütteltes Seelenleben in abgründigen und oft verzweifelten Songtexten präsentiert. My tastes are always evolving and I do also try to do something very different with each album. The first record, mein Geschmack entwickelt sich immer weiter, auch was die klanglichen Aspekte angeht. Und ich versuche, jedes Album etwas anders zu machen. Das erste Album war sehr dramatisch, aber auch sehr aufrichtig. Es ging um Liebe und gebrochene Herzen, die erste Liebe. Es war ein bisschen naiv, aber auch erschöpft. Ich glaube, ich war einfach so zu College-Zeiten. Which is, I guess, who I was in college. This cannot happen again. Twice in a year is too much. Heavy are you on my mind. Twice in a flush, it ain't enough. Inside my guitar. Maybe some other time then I'll come back again. Maybe some other time then. I think I'm always just trying to get to know myself a little bit better. There's a lot of self-actualization that occurs when you. Ich versuche immer, mich ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist eine große Selbstverwirklichung, wenn man andere und besonders sich selbst beobachtet. Und beim Schreiben an sich, nicht nur beim Songwriting, geht es darum, sich selbst zu erforschen. Sein Verhalten, seine Reaktionen in bestimmten Situationen und darin einen Sinn zu erkennen. In einer prägnanten, poetischen Art und Weise. Und das tut die Musikerin. Zunächst auf dem ersten Album sehr direkt, sehr persönlich. Eine Art von Katharsis, mit der sie aber zunehmend professioneller umgeht. Ihre Songs haben immer persönliche Anteile, entwickeln sich aber mit der Zeit derart, dass sie nicht nur Ausdruck von konkreten, selbsterlebten Situationen und Gefühlen sind. What I learned is that if you actually want to do something like this for a living, if you want to make a career and a life out of it, you have to write. Was ich gelernt habe, ist, wenn du davon leben willst, eine Karriere mit Musik zu starten, dann musst du immer schreiben. Du musst 100 Geschichten oder Gedichte oder Songs schreiben, um 2 oder 3 zu haben, die für ein Album zu gebrauchen sind. Du musst eine Athletin sein oder ein Hund. Es ist ermüdend. Du musst schreiben, wenn du isst, wenn du spazieren gehst. Du musst in deinem Kopf schreiben, wenn du Auto fährst, wenn du schläfst und träumst und aufwachst und deinen Kaffee trinkst. Du musst unermüdlich sein. Und dahin kommst du nicht, wenn du nur dann schreibst, wenn du inspiriert bist. You have to be tireless. And you are not ever going to get that if you're just writing when you're inspired. 2015 veröffentlicht Torres ihr 2. Album Sprinter. Eine oft wütende Befreiung von erlittenem Leid und Zwängen. Die Adoption, ihre Kindheit und Jugend in einer baptistischen Familie in Georgia, strenge und konservative Körperfeindlichkeit im Süden der USA. Musikalisch bedeutet das Power Chords, ein sehr präsentes Schlagzeug und expressiver Gesang, dazu kleine klangliche Finessen wie Filter und dezente Keyboards im Hintergrund. Eine sehr gelungene Platte mit großer Dynamik. Neben den wütenden Songs und Passagen entstehen sphärische Dream-Pop-Klangbilder. Rob Ellis, bekannt als Musiker der Band von PJ Harvey, produzierte die Musik. Mit dabei auch der Portishead-Musiker Adrian Utley an Gitarre und Moog-Synthesizer, in dessen Studio in Bristol ein Teil der Songs aufgenommen und verfeinert wurde. future. I'm just trying to take this new skin for a spin. Pray for me, would you? I'm just nervous about my family filing in. Ready to wrap me up. Ready to love me in this new skin I'm filling in. Who's that trying to speak for me? What is it that they claim to be? A child of God, much like yourself. You will find me right where I fell. I am a tired woman. In January I will just be 23. In Kansas City I was undressed and bested by an airtight floor. It said by the power. Trying to speak for me. What kind of love do they claim to be? A child of God, much like yourself. You'll still find me right where I fell. Who's that trying? Still find me right where I fell. If you never know the darkness, then you're the one who fears the most. Wenn du die Dunkelheit nie kennengelernt hast, ist deine Angst am größten, singt die damals 23-jährige Mackenzie Scott alias Torres in New Skin aus ihrer zweiten Platte Sprinter. Das Album bekommt gute Kritiken, die Musikerin tourt durch die USA, unter anderem als Vorgruppe der Band Garbage, hat Auftritte in Europa. Eigentlich könnte sie den eingeschlagenen musikalischen Weg weitergehen, aber sie will sich noch einmal verändern. Das dritte Album, Three Futures, gerät deutlich elektronischer und tanzbarer. It's kind of the record that I think I've always wanted to make. It's a lot more refined and the guitar parts are all pushed through different synthesized pedals and different things to make it sound like it isn't a guitar. Das ist das Album, was ich immer machen wollte. Es ist ausgefeilter. Die Gitarrenparts sind vielfach durch verschiedene Synthesizer-Pedals gespielt, sodass sie nicht mehr nach Gitarre klingen. Es ist einerseits ein Dance-Album, andererseits auch ein Krautrock-Album, was die Rhythmen angeht. Und es ist meine erste Platte, auf der ausschließlich Synth-Bässe zu hören sind, anstelle der Bassgitarre. Das mag ich sehr gern. Also klanglich hat sich einiges geändert, aber was mein Songwriting und meine Texte angeht, das bin einfach ich. Da hat sich nicht viel geändert. Es ist immer eine Reflexion über mich, wenn ich schreibe. Ich glaube, das neue Album ist etwas erwachsener. But you know, they're always just going to be a reflection of where I am in the moment that I'm writing them. I guess the new record is a bit more adult in a way. Knowing you were laundry folding just outside the bed, room door, I slept near it. Knowing you would carry half the hapless buzzing of my dilated spirit. I know you never dreamed I'd become a damn Yankee. I need you to believe that I'm still your same baby. No feeling finding a peach cobbler sunning belly up on the granite, the kind that'll make your tongue slap or your brains out. The way that I thought about it Ich habe mir vorgestellt, ein Haus zu bauen, die Mauern zu errichten und sie mit Melodien zu behängen, wie Vorhänge. Aber es braucht erst die Grundmauern und ein Dach. Ich habe nicht immer so geschrieben und vielleicht mache ich es auch nicht immer wieder so. Aber es ist so, wenn du die Reihenfolge veränderst, wie du einen Song schreibst, kommt ein ganz anderes Ergebnis dabei raus. Es macht mich sicherer, diesen Rhythmus, diesen Puls zu fühlen. It makes me feel a bit safer in a way to have that rhythm, that constant rhythm, that pulse. Und der Rhythmus steht im Fokus von Three Futures. Zumindest bildet er das Grundgerüst, denn die Songs hat Torres großenteils aus den Beats eines kleinen Drumcomputers entwickelt. Früher habe ich immer mit Fingerpicking auf der Gitarre begonnen, aus dem ich dann die Songs entwickelt habe. Aber das fühlte sich irgendwann mehr an wie Lücken füllen. Ich meine, es macht Spaß, Powerchords auf der Gitarre zu spielen, aber es ist jetzt nicht besonders einfallsreich. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte diese Struktur, in die ich mich einspinnen und wieder herausgehen konnte. Gitarre und Stimme sollten mehr miteinander verwoben sein. I heard you reserved a silver table to outrun the Florida June. I heard you reserved a silver table where you planned to cut me loose. Was it the cutlery or your first look at me? That sent you hurtling home without your clothes on. Salted water fed your heels into the grooves. I was still undercooked and you could hardly feed yourself. Was it the cutlery or your first look at me? You hurtling home without your clothes on, though you had every right to choose it. I'm so glad you didn't do it. I'll make it worth every sleepless night. I'm so glad you didn't do it. Das Bild eines Hauses mit seinen Grundmauern, Dach und verschiedenen Zimmern war Mackenzie Scott nicht nur eine musikalische Hilfe. Auch inhaltlich wollte sie verschiedene seelische Räume darstellen. Bewusstseinszustände von Angst, Verzweiflung und Eifersucht, aber auch von Kraft und Stärke. Und das Album sollte eine Feier des Körpers sein. Denn Scham und weibliche Enthaltsamkeit bzw. Zurückhaltung wurden ihr selbst jahrelang eingetrichtert. Inzwischen hat sie sich mehr oder weniger davon befreit und inszeniert sich im Video zum Song Skim sinnlich und lesbisch. There's no one lit corner of the room I'm in. Das war Rock etc., kathartische Wege ins Unbewusste. Ich weiß immer, wenn etwas nicht so klingt, wie ich es haben will, wie es richtig ist. Die Musikerin Mackenzie Scott alias Torres. Und ich werde so lange dran arbeiten, bis es so ist, wie ich es für mich höre. Eine Sendung von Anja Buchmann, Redaktion Tim Schauen. Ich möchte Dinge nicht verkomplizieren, aber ich mache nie etwas, das leichter ist, nur um der Einfachheit willen. With bleary expectations.